Auflegware. Release Podcast. Das ist der angefressene Ball von der Mitte. Pass mal auf, was der kann. Hallo Freunde der gepflegten elektronischen Tanzmusik. Ihr hört Auflegware Release Nummer 24 vom 1. Oktober 2008. Diesmal mit Depot und seiner EP Introvertiert. Mit treibender Eleganz versuchen 120 Beats per Minute über den Tanzboden zu rollen, wobei Claps und Hi-Hats Schwierigkeiten haben mitzuhalten. Die Basspferde sind schwer zu zügeln und galoppieren mitten in dein Soundorgan. Drums und Bass sind sehr experimentell eingesetzt und trotzdem harmonieren sie gut miteinander. Und du erlebst neben wilden Tonmischungen ein musikalisches Highlight. Der Künstler selbst beschreibt seinen Sound als diversen experimentellen Slow Rave without Melody. Hört einfach rein und lasst die Stimmung auf euch wirken. Hier ist das introvertierte Debüt von Depot hier bei Auflegware. Im Hintergrund läuft Track 1 With Meets You Can. Track 2, Instinctive. Track Nummer 3, Head Up. Track 4, Fat World. Track 5, Channel B. Und nicht vergessen, diese und alle anderen Veröffentlichungen findet ihr unter www.auflegware.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Auflegware-Team.